Gigi, eine Komödie nach der gleichnamigen Novelle von Colette. Ins Deutsche übertragen von Vicky Baum. In den Hauptrollen Uli Philipp, Klaus-Maria Brandauer, Lina Carstens und Susi Nicoletti. Die Handlung spielt um 1900 in Paris. Irren wir uns? Oder ist neuerdings bei den süßen Erzeugnissen der Lachalschen Zuckerfabriken ein bitterer Nachgeschmack zu bemerken? Gaston Lachal, ohne seine schöne Begleiterin, ein bitterer Nachgeschmack? André, stell dir bloß vor, was passiert ist. Oh, na, wo brennt's denn wieder, Mama? Na, hier im Gil Blas steht schwarz auf weiß. Die Moquette hat den jungen Lachal sitzen lassen. Oder er sie. Aber das ist doch ein alter Hut, Mama. In der Oper wurde gestern Abend auch von nichts anderem geredet. Weißt du überhaupt, was passiert ist? Nein, aber du kannst dich darauf verlassen, dass der arme Junge sehr bald hier auftauchen wird. Ich bin ja immer die Erste, der sein Herz ausschüttet, wenn ihm wieder einmal eine Weibergeschichte schiefgegangen ist. Was? Schon so früh? Geh, zieh dich an, André. Ich mach schon auf. Ja, Mama. Wohnt hier Madame Alvarez? Allerdings. Ich möchte Madame Alvarez sprechen. Oder pennt die Alte noch? Mich schickt nämlich Monsieur Thibault. Thibault? Kenn ich nicht. Mein Onkel. Er ist bei Madame Alicia de Saint-Efflin angestellt. Ach, Sie meinen den alten Aristide. Naja, bisschen altes Onkel Aristide, ja. Aber ein guter Kerl, so im Ganzen. Er sagt, dass Madame Alvarez dringend deine Hilfe braucht und dass seine Dame versprochen hat, mich ihrer Dame zu empfehlen. Das sollen ja Schwestern sein. Aber wenn man sich hier so umsieht, naja, arme Verwandte gibt es in jeder Familie. Sagen Sie mal, Ihre Dame hat es wohl nicht so gut getroffen wie Onkel Aristide seine. Das kann man gleich sehen. No, das ist Ansichtssache, meine Liebe. Ich bin nämlich Madame Alvarez. Ach du meine Güte, da bin ich ja schön ins Fettnäpfchen getreten. Da kann ich mich ja gleich wieder empfehlen. Na schon gut, Irren ist menschlich. Kann ich Ihre Zeugnisse sehen? Bitte, Madame. Hier ist mein Dienstbuch. Ja. Und meine Zeugnisse. Ah. Ja, gar nicht so übel. Also hören Sie, Susanne, ich brauche Sie täglich von 9 bis 12. Ja. An Waschtagen natürlich länger. Ich bezahle 25 Sous für die Stunde. Verzeihung, Madame. Onkel Aristide sagte 30. 25 Sous. Unsere Wohnung ist nicht groß und ich besorge die Küche. Ihre Hauptarbeit ist die Wäsche. Die Betten werden jeden Samstag frisch bezogen. Donnerwetter, so oft? Bei Madame Gontard haben wir bloß 2-mal im Monat gewechselt. Und das war eine sehr feine Dame. Die Grundsätze einer Madame Gontard gehen mich nichts an. In meiner Familie wird die Bettwäsche jede Woche gewechselt. Die Leibwäsche täglich. Nein, sowas. Meine Liebe, das ist eine Sache des Selbstrespekts. Ich hoffe, Sie können gut plätten. Na und ob? Und Monsieur Alvarez? Wie oft wechselt der seine Hemden? Herrenhemden sind nämlich meine starke Seite. Bei uns gibt's keine Herrenhemden. Monsieur Alvarez ist vor 15 Jahren gestorben. Och, Madame, mein innigstes Beileid. Man weiß ja, wie sowas ist. Madame Gaspard, bei der ich zuletzt aushalf, war auch Witwe. Ich bin keine Witwe, Gott sei Dank. Die Witwe Alvarez ist eine kleinliche, geizige Hexe. Das können Sie mir glauben, Susanne. Wenn es nach Senior Alvarez gegangen wäre und wenn er nicht so plötzlich einen Herzschlag erlitten hätte. Irgendwo, da unten, in Kuba. Ach. Aber genug davon. Ich nahm seinen Namen an, um sein Andenken zu ehren. Das war ja leider das Einzige, was er mir hinterließ. Oh, wer ist denn das? Meine Tochter. Sie ist Sängerin. Ach so? Sie singt in der Opera Comique. Ach so? Im Chor. Ach so? Na, no, das ist nur ein Übergang. Sie soll sogar heute dem berühmten Direktor Bertrand vorgestellt werden. Sie verstehen? Das bedeutet den Sprung in die Operette, wo eine hübsche junge Frau gesehen wird und das zu etwas bringen kann. Wenn meine Tochter dem großen Bertrand gefällt, Sie verstehen. Ich verstehe, Madame. Ja, wenn es Ihnen also passt, dann können Sie sofort anfangen. Ach, ist das aber niedlich. Wer ist denn das Baby? Dort, auf der Fotografie. Das? Meine Enkelin Gigi. Das Bild ist allerdings schon ein paar Jahre alt. Also kommen Sie, Susanne, ich zeige Ihnen erst einmal die Küche. Um Himmels Willen, André, bist du noch immer nicht angezogen. Der große Bertrand gehört nicht zu den Männern, die man warten lassen darf. Besonders nicht, wenn man es darauf abgesehen hat, seine schöne Helena zu werden. Ach, was wird schon schief gehen? Zum Schluss wird wieder dieser heisere Kanarienvogel, die Tiffan, die Rolle kriegen. Glück muss man haben. Und eine gute Figur. Aber wie du dich vollstopfst, das ist ja der reine Pessimismus. Was sagst du eigentlich zu dieser Affaire Lachal? Aufregend, nicht wahr? Dass mein Bild im Gil Blas ist, das reg ich gar nicht auf. Dein Bild? Na, wo denn? Hier. Na, ich kann dich gar nicht finden. Aber hier doch. Zweites Finale Regimentstochter. Das bin ich, direkt hinter dem Tenor. Tatsächlich? Das Stückchen Ellbogen? Sehr ähnlich. Das ist ja nicht meine Schuld, dass der Tenor so dick ist. Aber hier. Ich ziehe die Moquette an. Genau betrachtet ist sie auch nichts so Besonderes. Doch, doch. Wenn sie nichts Besonderes wäre, hätte sie kein solches Renommee. 3 Jahre jünger als du und hat schon mehr als ein Dutzend Liebhaber zugrunde gerichtet. Ha, mein Kind, ein solches Renommee ist kein Zufall. Das muss man sich erarbeiten. Darauf ließe sich allerhand da wieder, Mama, aber ich muss meine Stimme schonen. Bleib mal stehen. Hm? Großer Gott. Du kannst doch Bertrand nicht in der alten Untertaille vorsingen. Habe ich dafür den ganzen Abend gesessen und schwarze Samtbändchen in die gute Taille mit den echten Valenciennes-Spitzen eingezogen. Von so etwas kann deine ganze Zukunft abhängen. Nicht beim großen Bertrand, Mama. Es ist bekannt, dass er sich nicht für Damenwäsche interessiert. Im Gegenteil. Ach nein, alle diese unanständigen neuen Erfindungen. So etwas hat es zu unserer Zeit nicht gegeben. Um Gottes Willen, Susanne, was ist passiert? Bloß die alte Terrine, Madame. Sie ist mir in der Hand geblieben. Meine beste Terrine. Echtes Seil. Machen Sie sich nichts draus, Madame. Ich habe gutes Porzellan schon in viel kleinere Stücke zerschlagen. Leimen lässt sich alles. Ja, aber so ein Lärm. Großmama! Wie eine Herde Elefanten. Guten Tag, Großmama. Also, Gigi, du hast schon wieder keine Handschuhe. Großmama, weißt du, was mir heute passiert ist? Nein, Wetten, das kannst du nicht erraten. Ein Herr hat mich angesprochen, gleich an der Ecke vom Lyzeum. Ein richtiger Herr, aber sehr alt. Weißt du, einer von diesen klapprigen Skeletten, die immer da so rumstehen und so tun, als ob sie ihre Tochter von der Schule abholen würden. Du kennst die Type, Großmama. Zylinderhut, Gehrock, Glatze. Dürfte man sich gestatten, die junge Dame nach Hause zu begleiten? Schönes Wetter, nicht wahr? Vielleicht würde Mademoiselle eine kleine Spazierfahrt in den Bois vorziehen? Mein Wagen wartet dort drüben. Großmama, du hättest den Blick sehen sollen, den ich ihm zuwarf. Tödliche Verachtung. Dabei war es zum Schieflachen, das dumme Gesicht, wie ich ihn abblitzen ließ. Wo ist Mama? Mama? Mama, stell dir vor, was mir heute passiert ist. Nicht, Gigi, du musst André jetzt in Frieden lassen. Sie kleidet sich an, das verlangt volle Konzentration. Ach, richtig, heute ist ja der große Tag. Ich bin gespannt, wie sie dem großen Bertrand gefällt. Oh, hier riecht's aber gut. Was gibt's denn zum Mittag? Das Gänseklein von gestern? Aufgewärmt? Fein, ich bin sterbenshungrig. Kann ich schon den Tisch decken? Du hast hoffentlich nicht vergessen, dass Tante Alicia dich zum Déjeuner erwartet. Ach... Da gibt's immer so komplizierte Sachen zu essen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Déjeuner mit Tante Alicia oder Klavierunterricht? So, die Brennschere ist heiß. Tu mir den Gefallen, Gigi, setz dich hin. Ach Gott, Großmama, kann ich denn Tante Alicia nicht ohne Locken besuchen? Ausgeschlossen. Na schön, auf die Folterbank. Wenn du mir zum Beispiel die Haare aufstecken würdest, weißt du, so? Ach, das kommt gar nicht in Frage. Die Enden eingeringelt, das ist schon das Äußerste, was sich ein junges Mädchen erlauben kann. Ach, nur halt doch still, Kind. Und habe ich dir nicht 100-mal gesagt, wie du sitzen sollst? Die Knie immer eng beisammen. Und wenn du dich nach der Seite drehst, beide Beine nach rechts, beide Beine nach links. Und immer die Knie fest beisammenhalten. Alles andere ist unanständig. Aber Großmama, ich habe doch 2 Unterröcke an. Mein Kind, Unterröcke und Anstand sind 2 ganz verschiedene Angelegenheiten. Es kommt darauf an, wie man die Sache ansieht. Ach, wenn meine Röcke länger wären, dann brauchte ich nicht immerfort an meinen Anstand und meine Unterröcke zu denken. Weißt du, Großmama, wenn man nur einen kleinen Volant ansetzen würde, nur einen ganz einfachen kleinen Volant, damit ich nicht immer wie ein zusammengeklapptes Taschenmesser dahocken muss. Lange Röcke? Dass du aussiehst wie 18? Und deine Mutter? Und ihre Karriere? Überleg dir das doch, mein Kind. Ich habe mir es genau überlegt. Mama zeigt sich ja doch nie mit mir. Also kommt's auf ein paar Zentimeter mehr oder weniger auch nicht. Schluss an. Jetzt. Kein Wort mehr von diesem Unsinn. Gibt's sonst was Neues? Nichts Besonderes. Eine neue Aufwachtefrau. Gut. Nicht gut. Mittelmäßig. Na, und wie war's in der Schule? Oh, eine Sensation, Großmama. Marguerite Poiret hatte heute den Ring an, den sie vom Baron Infrin gekriegt hat. Mit einem so großen Diamanten. Oh, mindestens 12 Karat. Das finde ich unerhört. Eine 15-jährige Göre mit einem Diamantring in die Schule zu schicken. Die alte Poiret hat wohl ihr Verstand verloren. Es tut mir leid, Gigi, aber deine Freundschaft mit diesem Mädchen muss aufhören. Aber Großmama, Marguerite Poiret kann doch nichts dafür, wenn der Baron ihr einen so schönen Ring schenkt. Ach, sei still, davon verstehst du nichts. Der Baron ist ein Weltmann, der weiß, was sich gehört. Aber der einfachste Menschenverstand müsste der alten Poiret sagen, dass ein solcher Ring nicht an den Finger von Marguerite gehört, sondern in den Kassenschrank. Und zwar bis, Bis wann denn, Großmama? Bis alles im Reinen ist. Du meinst, bis Marguerite sich verheiratet? Wieso? Mit wem soll sie sich denn verheiraten? Na doch, mit dem Baron. Tag, Kleines. Na, wie geht's? Ach, weißt du, André, manchmal gebe ich wahrhaftig die Hoffnung auf, etwas aus diesem Kind zu machen. Oh, du siehst aber hübsch aus, Mama. Oh, wirklich totschick. Ja? Na, dann wünsch mir mal Hals- und Beinbruch. Los, los, Gigi, geh dir die Hände waschen. Und du darfst heute deine Lackschuhe anziehen, ausnahmsweise. Und welches Kleid, Großmama? Das gute schottische. Aber Gilbert, kannst du denn deine Beine nicht beisammenhalten? Da kann dir die Seine durchfließen. Also manchmal bin ich wirklich ein bisschen entmutigt. Und die Nase wird einfach nicht wie eine kleine Trüffel. Wenn ich bloß wüsste, wo sie diese Nase hat. Na, wenn du's nicht weißt, meine Liebe, wer soll's denn wissen? Und sein Kindskopf. Wenn ich denke, wie weit ich in Gigis Alter war. Ach, darauf brauchst du dir nicht zu viel einzubilden, mein Kind. Damals hätte der gute Monsieur Briquet dir mit Freuden eine glänzende Zukunft gesichert. Und was hast du getan? Anstatt mit einem soliden, reichen Dampfmühlenbesitzer hast du... Ja, habe ich mich mit einem Habenichts von einem Gesangslehrer eingelassen. Also ich bitte dich, Mama, verdirb mir nicht gerade jetzt die Stimmung mit diesen alten Geschichten. Großmama! Oh, bitte hilf mir doch. Ich kann mal wieder nicht in dieses verwünschte Kleid reinfinden. Ach. Mir scheint, ich bin schon wieder rausgewachsen. Wo soll das bloß hinführen, wenn dem Kind schon meine alten Kleider zu klein werden? Hörst du, Großmama? Das muss Tonton sein. Na, lass mich, ich mach die Tür auf. Tonton? Na, da bist du ja, Tonton. Tag, Gigi. Guten Tag, Tonton. Ich wusste ja gleich, dass du heute kommen wirst. In der Schule hat mein linkes Ohrläppchen gejuckt. Ja, das bedeutet Besuch. Na, wie geht's dir denn? Warum hast du dich so lange nicht sehen lassen? Bist du in deinem neuen Automobil gekommen? Ja. Ich habe schon in der Zeitung gelesen. Monsieur Gaston Lachalle, der glückliche Besitzer eines neuen Dion-Bouton-Viersitzer mit zurückklappbarem Verdeck. Oh, zeig doch mal deine Handschuhe. Also. Hm? Also wenn das nicht der letzte Schick ist. Aber Tonton, warum ist deine Nase wieder einmal viel zu lang? Mein lieber Gaston, welch reizende Überraschung. Werden Sie mir verzeihen, Mamita, dass ich so unerwartet bei Ihnen einbreche? Monsieur Gaston. Ach, Madame Audrey. Wie geht's? Was macht die Oper? Ich hoffe, Sie bringen mir Glück. Heute ist nämlich der Tag. Ja? Welcher? Nur sie wird dem großen Bertrand vorsingen. Ach so. Entschuldigen Sie mich, Monsieur Gaston. Ich muss mich noch ein wenig einsingen. Ja. Mamita, Mamita, wenn ich störe, dann werfen Sie mich bitte hinaus. Ich kann ja wiederkommen, wenn Sie Zeit haben. Ich möchte mich bei Ihnen über etwas aussprechen. Aber nein, Gaston, Sie stören niemals. Wir freuen uns immer, Sie zu sehen, das wissen Sie doch. Na, Tonton? Was, na, Gigi? Hast du vergessen, wie schändlich du das letzte Mal im Piquet verloren hast? Hm? Spielschulden, Ehrenschulden. Was glaubst du wohl? Habe ich meine Schulden vergessen oder nicht? Ja, das werden wir gleich sehen. Lass mich mal deine Taschen untersuchen. Schießt du dich nicht? Hey. Wie benutzt du dich denn? Ja, meine Katzenzungen. Ach, Tonton, du bist doch der Beste. Genau wie La Schalzzucker. Kommen Sie, Gaston. Setzen Sie sich doch. Machen Sie sich's gemütlich. Sie hätten bloß hören sollen, Gaston, wie das Kind mir die ganze Woche zugesetzt hat, weshalb Sie sich wohl so rar machen. Ach, Mamita, das hat allerhand Gründe. Also, hast du dich wirklich mit deiner Madame de la Moquette verkracht, Tonton? Gilbert, was geht dich das an? Wie kommst du überhaupt auf so etwas? Lassen Sie sie doch reden, Mamita. Das ändert auch nichts mehr an der Geschichte. Na, aber verzeihen Sie, Gaston, aber ich kann es nicht gestatten, dass Gigi sich in ihre intimsten Angelegenheiten mischt. Ach, was ist denn intim daran, wenn es doch in allen Zeitungen steht und ganz Paris davon weiß? Im Lyzeum war es das Tagesgespräch während der Pause. Aber tröste dich, Tonton, die ganze Schule steht auf deiner Seite. Ja, alle Mädchen in meiner Klasse sind sich einig, dass deine Moquette sich miserabel benommen hat. Gigi! Du sagst, Monsieur Lachalle, jetzt auf Wiedersehen und verschwindest. Aber Mamita, Gigi hat ja recht. Zwischen mir und Liane de la Moquette ist alles aus. Aber nein, mein lieber Gaston. Davon hatte ich ja keine Ahnung. Na, im Grunde kann man Ihnen dazu nur gratulieren. Ein Gaston Lachalle kann ganz andere Ansprüche an die Frau stellen, die von ihm ausgehalten wird. Ja. Ja. Gigi. Bist du immer noch da? Du weißt, dass Tante Alicia auf Pünktlichkeit hält. Wie geht's Ihrer Schwester denn, Mamita? Wie soll's ihr denn gehen? Ausgezeichnet, wie immer. Sie liegt auf der Chaiselongue und regiert Paris per Telefon. So? Ich dachte, sie ist leidend. Leidend? Meine Schwester? Ha, stark wie ein Ackergaul. Weiß noch nicht einmal, was ein Schnupfen ist. Aber sie zieht es vor, in ihrer großen Vergangenheit zu leben. Wenn man ihr zuhört, hat es davon Königen gewimmelt. Und die indischen Rajas, die kamen in Dutzend Packungen bei ihr an. Man muss ihr nicht alles glauben. Obwohl ihre Juwelen ja dafür sprechen, dass einige ihrer Erinnerungen auf Tatsachen beruhen. Na, ich will ja auch gar nichts gegen Alicia sagen. Sie nimmt sich so nette Erziehung unserer Gigi an. Tatsächlich? Na und ob? Vorige Woche hat sie mir gezeigt, wie man sich mit Hummer Amerikaner benimmt. Das ist nämlich ziemlich schwer, wenn man sich nicht von oben bis unten bekleckern will. Aber ich werde es schon noch lernen. Du lieber Gott, wozu denn? Tante Alicia sagt, es ist unbedingt notwendig. Sie sagt, die drei Prüfsteine einer guten Erziehung sind Hummer, Spargel und weiche Eier. Sie sagt, dass mehr Liebesaffären wegen schlechter Tischmanieren auseinandergehen, als wegen Seitensprünge. Ja, das hat was für sich. Na, siehst du nicht, dass du Monsieur Lachalle mit deinem Unsinn langweilst? Hol deinen Mantel und deinen Hut und dann verdufte. Gigi, verdufte. Gigi, verschwinde. Oh, immer wenn's gerade am nettesten wird. So, mein lieber armer Junge. Nun machen Sie sich's bequem und schütten Sie der alten Mamita Ihr Herz aus. Hier, vielleicht ein Kissen hinter dem Kopf? Nein. Nein? Nein, danke. Wenn ich daran denke, wie oft Ihr lieber Vater in diesem Stuhl saß und sich von den Anstrengungen des Pariser Lebens erholte. Er war ja einer der besten Freunde meines unvergesslichen Alvarez. Die beiden hatten so viel gemeinsam. In der Tat? Die ganze Zuckerindustrie. Aber sprechen wir lieber von Ihnen, mein lieber Gaston. Sie haben sich also wirklich mit dem Moquette überworfen? Ja. Machen Sie sich nichts daraus. Das ist leichter gesagt als getan. Naja, ich will ja nicht indiskret sein. Aber was ist denn eigentlich passiert? Mamita, immer die gleiche Geschichte. Sie hat nur noch ihr Geburtstagsgeschenk abgewartet und dann ist sie abgeschoben. Und auch dazu auf eine so taktlose Art, dass ich es einfach nicht verhindern konnte, sie zu erwischen. Stellen Sie sich vor, Mamita. Ein kleines Nest in der Bretagne, ein Gasthof, in dem es nur zwei ineinandergehende Zimmer gibt. Und in eines dieser Zimmer hatte Madame de la Moquette die Geschmacklosigkeit, sich mit Monsieur Sandomir zurückzuziehen. Sandomir? Ja. Doch nicht der Schlittschuhlehrer vom Eispalast? Was? Genau der. Ach so, nein, wahrhaftig. Die Frauen von heute haben kein Standesbewusstsein mehr. So etwas ist taktlos, geschmacklos. Ich möchte fast sagen, so etwas gehört sich nicht. Tom, du! Hm? Du Scheusal! Was? Jetzt hast du alle meine Katzenzungen aufgefressen. Schämst du dich nicht? Wer schenkt und wieder nimmt, kriegt schwarze Kinder. Schön, das nächste Mal bringe ich dir 2 Schachteln dafür, du berechnende Kröte. Gilbert, denkst du, Gaston hat keine anderen Sorgen? Und wo sind deine Knie wieder einmal? Zieh den Rock runter. Gaston, ich muss mich für Gigi entschuldigen. Aber nein, Mamita, Gigi ist eben noch ein Kind. Oh, damit wird sich's bald aufgehört haben. Oder? Tonton, du hast doch nicht wieder vergessen, was am 2. Mai los ist? 2. Mai? 2. Mai? Ja, was ist denn am 2. Mai los? Aber Tonton, mein 16. Geburtstag. Richtig. Wie kann ich denn nur so etwas Wichtiges vergessen? 2. Mai, ein historisches Datum. Hast du dir schon überlegt, was ich dir zum Geburtstag schenken soll? Wie wär's mit 10 Kilo Zucker? Ach du, mit deinem Zucker. Dann schon lieber Katzenzungen. Nein, reiner Zucker ist viel gesünder. Das sagst du bloß, weil du ihn selber machst. La Charles Zucker ist der Beste. Wer's glaubt? Oh, du unverschämter Fratz. Was wünschst du dir eigentlich? Eine Musikmappe. Wozu denn? Du studierst doch nicht Musik. Na, aber fast alle Mädchen im Lyzeum tragen ihre Schulbücher in einer Musikmappe. Ja, dann wird man nämlich für eine Konservatoristin gehalten. Also gut. Ich werde mir einen Knoten ins Taschentuch machen, damit ich's nicht vergesse. 2. Mai, wichtiges Datum. Gigis Geburtstag wünscht sich eine Musikmappe. Zwecks Vorspiegelung falscher Tatsachen. Konservatoristinnen haben nämlich viel mehr Chancen. Um Gottes Willen, Gilbert, du weißt ja nicht, wovon du sprichst. Ist dir schlecht, Tonton? Nicht schlecht, miserabel. Ich weiß, was Ihnen fehlt. Eine Tasse Kamillentee. Ja, Mamita. Ihr berühmter Kamillentee, wenn es nicht zu viel Mühe macht. Aber nicht die geringste Mühe, mein armer Junge. Sie werden sehen, wie gut Ihnen das tut. Ich kenne kaum eine unangenehme Situation, die durch Kamillentee nicht besser würde. Ah, sitz doch nicht so betrübt da wie ein vergessener Regenschirm. Oh, mein armer Tonton. Bist du sehr traurig, dass die Moquette dir durchgebrannt ist? Nein, traurig eigentlich nicht. Es ist mir nur... Selbstverständlich ist es mir ungeheuer peinlich, verstehst du? Nein, das verstehe ich nicht. Du hast doch nichts angestellt. Ich will dir sagen, was du tun musst. Auf die Moquette pfeifen und dir postwendend deine neue Geliebte suchen. Ah, oder noch besser, du heiratest. Heiraten? Ja, ich meine bloß wegen der Moquette. Wenn du schnell heiraten würdest, da solltest du sehen, wie sie in die Luft gehen und in 1000 Stücke zerspringen würde. Pschtam, erledigt. Ein schöner Grund, um in eine Ehe zu stolpern. Nein, mein Kind, ich habe zwar die Absicht, noch viele Dummheiten anzustellen, aber diese Erzdummheit nicht. Vorläufig will ich meine Freiheit genießen und mich amüsieren, wie und mit wem ich Lust habe. In 10 oder 15 Jahren ist es dann vielleicht Zeit für den Ernst des Lebens, aber davon verstehst du nichts, du kleine, dumme Kaulquappe. Doch. Großmama und Tante Alicia trommeln mir die Ohren voll mit ihrem Ernst des Lebens. Man muss die Knie zusammenhalten, man darf vor keinem Schaufenster stehen bleiben, man darf keine Romane lesen, man darf das nicht und jenes nicht. Eigentlich habe ich immer gedacht, der Ernst des Lebens ist nur für Mädchen gemacht. Und bei dir kommt er also mit dem Heiraten? Naja, ja, ich kann mir vorstellen, dass Verheiratetsein langweilig ist. Nicht unbedingt, aber es ist so lebenslänglich, weißt du? Aber Tonton, wenn du keine Lust hast, musst du ja nicht unbedingt heiraten. Und nicht einmal in 10 oder 15 Jahren. Selbstverständlich muss ich heiraten. Das ist doch... Ich habe doch die Zuckerfabrik. Ich brauche einen Sohn, einen Erben. Stell dir vor, wenn mein Vater nicht geheiratet hätte, wo wäre ich denn hergekommen? Ja, das ist auch wahr. So, hier haben wir Ihren Kamillentee, mein lieber Gaston. Und jetzt werden Sie sich auch gleich besser fühlen. Danke. Wie kommt es, Mamita, dass nur bei Ihnen der Kamillentee nach Kamillen schmeckt? Etwas zuckergefällig? La Charles, vorzügliche Marke. Um Himmels Willen bist du noch immer hier. Was wird Tante Alicia sagen, wenn du so spät kommst? Herrgott, schon 12 vorbei. Ich bin mit ein paar Freunden im Jockeyclub zum Déjeuner verabredet. Mir vergeht der Appetit, wenn ich nur daran denke. Die Bosheiten, die Witze, das Tuscheln hinter meinem Rücken. Ach, mir graut davor. Aber wer jagt dich denn in deinen dummen Club? Bleib doch hier und iss mit uns. Nicht wahr, Großmama? Tonton kann doch mit uns essen. Aufgewärmtes Gänseklein. Schmeckt großartig. Und nachher spielen wir eine Partie Piquet. Tonton, das wird dich aufregen. Nein, ja? Gigi, Tante Alicia wartet doch. Ach, Großmama, kann ich nicht ebenso gut morgen zu Tante Alicia gehen? Wenn Tonton doch so gerne hierbleiben möchte. Nicht wahr, Tonton? Hm? Ja, allerdings, wenn Mamita nichts dagegen hat. Ich könnte ja im Club absagen. Wo ist denn... Ach so, ich vergaß ganz, bei euch gibt's kein Telefon. Also bleibt's beim Club. Scheißlich. Siehst du, Großmama? André sagt auch immer, dass wir unbedingt ein Telefon haben müssen. Ach, Unsinn. Ein Telefon brauchen Männer für ihr Geschäft und Frauen für ihre Intrigen. Für uns wäre es eine unnütze Ausgabe. Vorläufig. Freilich, wenn André die Rolle bekäme oder wenn Gigi erst ins Leben eintritt, da wäre ich die Erste, die sagen würde, her mit dem Telefon. Und wie spät hast du es, Tonton? Oh, fast 1:30. Jetzt kriege ich es aber selber mit der Angst. Aber, Tante Alicia wird dir nicht gleich den Kopf abbeißen. Oh, hast du eine Ahnung? Wenn die nach einem schnappt, ha, danke schön. Dann beeil dich, Gigi. Hier hast du Geld für den Omnibus. Ich kann doch Gigi in meinem Auto mitnehmen und dann bei Tante Alicia absetzen. Die Place Vendôme liegt sowieso auf meinem Weg. Oh, meinst du das im Ernst? Oh, Tonton, darf ich wirklich mit dir fahren? In deinem neuen Dion Bouton 4-Sitzer? Großmama, was sagst du dazu? Ich bin noch nie in einem Auto gefahren. Hoffentlich ist es gefährlich. Also nein, Gaston, Sie verwöhnen dieses Kind. Ich weiß wahrhaftig nicht. Machen Sie sich keine Sorgen, Mamita. Ich liefere Sie unbeschädigt ab. Komm, Gigi. Du musst aus dem Fenster schauen, wenn wir abfahren, Großmama. Gaston, bitte fahren Sie vorsichtig. Geben Sie gut Acht, dass der Kleinen nichts passiert. Und du, Gigi, benimm dich. Ja. Verrückt, diese jungen Leute. Grässliche Straßenlärm. Mein Spitzentuch bitte, Aristide. Und schließen Sie das Fenster. Was soll aus einem Jahrhundert werden, das sich mit der Erfindung des Automobils eingeführt hat? Der Tod aller wahren Eleganz. Kann man sich einen König von Spanien, einen Prinzen von Wales in einem Automobil vorstellen? Ach, wenn ich an meine Equipage denke. Mit dem Fuchsgespann. Ja, das waren noch schöne Zeiten, als wir das Verhältnis mit dem Grafen Alaincourt hatten. Ach, ich sag ja immer, heutzutage gibt's keine wahre Noblesse mehr. Keine Pferdeverstand, keine Trinkgelder. Warum stehen Sie eigentlich hier herum? Wollen Sie noch etwas? Ich habe schon dreimal gemeldet, dass die Kleine da ist. Unsere Sisi. Was will sie denn? Madame scheint wieder einmal vergessen zu haben, dass wir sie zum Déjeuner erwarten. Aristide, habe ich in den 47 Jahren, die Sie bei mir bedienstet sind, schon jemals etwas vergessen? Führen Sie Mademoiselle Gilberte rein. So, hier ist Gigi. Tante Alicia, stell dir vor. Ja. Guten Tag, Tante Alicia. Oh, du hast Migräne? Sieht man mir das an? Wenn du dein Spitzentuch trägst, da weiß ich gleich, was los ist. Allerdings fühle ich mich heute gar nicht wohl. Och, das tut mir aber leid. Da gehe ich gleich besser wieder, nicht wahr? Du brauchst deine Ruhe. Gilbert, sieh mich an. Warum hast du so eilig fortzukommen? Es ist nur... Er wartet doch unten. Wer wartet? Der Dion Bouton, aber nur 5 Minuten. Hä? Nämlich, wenn du deine Migräne hast, dann wird er mich wieder nach Hause bringen. Wer wartet? Um was handelt es sich? Na, Tonton, mit seinem zurückklappbaren Verdeck. Sprich nicht Chinesisch, nimm dich zusammen, ich wünsche eine klare Antwort. Also, Tonton, hm? Ich meine Gaston. Hä? Ich meine Monsieur Lachalle, du kennst ihn doch, Tante. Ja. Er hat mich in seinem Dion Bouton 4-Sitzer mit zurückklappbarem Verdeck hergebracht. Oh, du hättest mich sehen sollen, mit der Nase in der Luft, so. Also wenn ich jeden Tag mit dem Auto fahren würde. Hörst du, Tante Alicia? Er wird schon ungeduldig. Willst du sagen, dass der junge Lachal auf der Straße auf dich wartet? Und meine Schwester hat nichts dagegen, dass du im offenen Wagen mit einem jungen Mann gesehen wirst? Oh, im Gegenteil. Großmama freut sich darüber. Der arme Tonton. Er ist doch unser Freund und er ist so verlassen. Man muss ihn von seinem Kummer ablenken. Aber vielleicht weißt du gar nicht, dass die Mokette ihn sitzen gelassen hat. Man lebt ja nicht auf dem Mond. Übrigens würde ich an deiner Stelle keine so vulgären Ausdrücke gebrauchen, wie sie hat ihn sitzen lassen. Aber Tante, wenn sie ihn doch nun mal sitzen gelassen hat. Da, da hast du's. Wenn er mir bloß nicht fortfährt. Adieu, Tante Alicia. Und recht gute Besserung für deine Migräne. Halt, Gigi, du bleibst hier. Meine Migräne scheint nachzulassen. Wirklich? Mhm. Das ist ja großartig. Kann endlich aufgetragen werden. Einen Moment. Aristide, bitte gehen Sie sofort hinunter und fragen Sie Monsieur Lachal, ob er mir das Vergnügen machen will, mich für ein paar Minuten zu besuchen. Und sagen Sie dem Koch, er soll noch ein wenig mit der Vorspeise warten. Monsieur Lachal, viel zu jung für uns. Was gibt's denn für Vorspeise? Eier. Ach, herrje. Schwierige Eier? Keine Spur, Rührei auf Toast. Nachher gibt's Schnepfen. Das will allerdings gelernt sein. Madame? Monsieur Lachal wünscht, seine Aufwartung zu machen. Mein lieber Gaston, welche Freude, Sie wieder einmal zu sehen. Wie lange ist das her seit dem letzten Mal? 3 Jahre? Hm? 5? Auf jeden Fall viel zu lange. Madame? Nein, es ist kaum zu glauben. Man sieht Madame 3 Jahre nicht und inzwischen ist Madame 20 Jahre jünger geworden. Mein lieber Freund, wie nett von Ihnen, einer leidenden alten Frau so hübsche, altmodische Komplimente zu machen. Ich wollte Ihnen bloß vielmals danken, dass Sie mir unsere Kleine gebracht haben. Was für eine Sensation für Gigi, ihre erste Autofahrt. Und dann lässt das ungezogene Mädchen sie auf der Straße warten. Darf ich Gigi jetzt nach Hause fahren? Ah ja, nein, leider, das wird nicht gehen. Dann möchte ich mich empfehlen. Meine Freunde warten auf mich. Und er hätte so gerne abgesagt und mit mir Piquet gespielt. Armer Tonton. Jetzt bleibt ja also nichts anderes übrig als der langweilige Jockey-Club. Madame? Nun, da ein Anfang gemacht ist, sieht man sich hoffentlich recht oft, mein lieber Gaston. Ja. Ich werde Sie beim Wort nehmen, Madame. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Gigi. Adieu, Tonton. Und vergiss nicht, 2. Mai. Was geschieht am 2. Mai? Großmama sagt zwar, dass es unhöflich ist, dir Anspielungen zu machen, aber, Tante, das ist doch mein Geburtstag. Ah ja, richtig. Sag, Tante Alicia, was hältst du eigentlich von dieser Geschichte mit Tonton und seiner Verflossenen? Interessiert dich das? Oh, natürlich. Wenn Tonton eine neue Freundin findet, dann wird er keine Zeit für Kamillentee und Piquet-Partien haben. Zumindest nicht am Anfang. Na und? Oh, das wäre doch sehr langweilig für mich. Lass nur, Gigi, ein bisschen Langeweile ist ganz gesund. Dafür wirst du dich später sehr gut amüsieren. Das garantiere ich dir. Wann? Später? Es wird nicht mehr so lange dauern. Komm, lass dich einmal anschauen. Na, Nase hast du noch keine. Und deinen zu großen Mund. Na, hat Cleo de Merode auch. Mund ist Modesache. Ach. Backenknochen wie ein russischer Bauer. Das kann sich noch auswachsen, nicht? Die Augen. Ja, du wirst's mit den Augen schaffen, wenn du kein kompletter Idiot bist. Schöne Wimpern. Du wirst es leisten können zu weinen. Das ist ein enormer Vorteil für eine Frau. Und sieh mal, was für schöne Zähne das Kind hat. Weißt du, mit einem solchen Gebiss hätte ich ganz Paris verschlungen. Ich habe auch so einen ganz netten Happen davon abgebissen. Na, was haben wir denn hier? Hier? Na, vorläufig bloß Möglichkeiten. Aber recht hübsche Möglichkeiten. Ja, was haben Sie dir da bloß angezogen? Ein altes Kleid von Mama. Die Hausschneiderin hat es ein bisschen umgearbeitet. Ja, so sieht's auch aus. Madame, die Eier sind schon viel zu gerührt. Komm, ein kleines. Ich hoffe, du hast Appetit. Komisch. Meine Migräne ist völlig vergangen. Das macht deine Gesellschaft. Wie du siehst, die Eier sind ganz unkompliziert. Also, auf deine Zukunft, Kleines. Aber nein, man hält dein Weinglas nicht wie eine Heugabel, sondern so, nur mit 3 Fingern am Stiel. Und du musst mir dabei in die Augen schauen. und nimm doch die Nase aus dem Teller, Gigi. Warum redest du denn kein Wort? Wovon soll ich denn reden? Das ist deine Angelegenheit. Aber du musst unbedingt lernen, beim Essen mit deinem Gegenüber Konversation zu machen. Los, erzähl mir doch irgendetwas Amüsantes. Was gibt's im Lyzeum? Irgendein Lehrer, den du anschwärmst? Anschwärmen? Ja. Ach, ich hab unsere Lehrer bis da. Gigi, wie ordinär. Und man spricht nicht mit vollem Mund. So, hier. Hier haben wir die Schnepfen. Ach, du liebe Güte. Oh, sei doch nicht so fahrig. Halt die Ellbogen zusammen. Aristid, bitte bringen Sie mir 2 Bücher. Bücher, Madame? Was für Bücher denn? Sie schlafen wieder mal im Stehen. Wissen Sie nicht, was Bücher sind? Ja, wo soll ich sie denn hernehmen? Wir haben doch nie ein Buch im Haus gehabt. Unsinn, fragen Sie in der Küche, ein Kochbuch oder meinetwegen ein Gebetbuch. Das wird aber eine langweilige Lektüre für Mademoiselle Gilbert. Wir brauchen die Bücher ja nicht zum Lesen. Aha, nicht zum Lesen. Das hätte ich mir gleich denken können. Wie steht's nur mit deinen Tanzstunden, Gigi? Höchste Zeit, dass du Unterricht im Tanz- und Anstandslehrer erhältst. Großmama ist absolut dagegen. Ach. Ja, Großmama sagt, Lektionen sind immer eine gewagte Sache. Großmama sagt, Mama hatte Gesangsstunden, als sie jung war, und man sieht ja, was dabei herausgekommen ist. Ja, nun, also, da hat meine Schwester nicht ganz unrecht. Er konnte leider keine anderen Bücher finden. Es sind englische. Book Peerage, Jahrgang 1867. Das war, als Lord Bottomley auf uns geflogen sind. Genial, Steed. So, mein Kleines. Jetzt unter jeden Arm eines. Ja? So. Und nun werden wir hübsch manierlich unsere Schnepfen essen, ohne die englischen Peers fallen zu lassen. Englische Lords und Schnepfen, das ist zu viel. So, jetzt sieh mir genau zu, wie ich es mache. Also, du schneidest sie in die Hälfte. So, aber energisch mit einem einzigen Schnitt. Aber nein, du Unglücksgeschöpf, säble nicht so herum. Nicht mit dem Messer auf dem Teller kratzen, das ist ja unerträglich. So, das ist besser. Jetzt, pass auf, jetzt nimmst du eine halbe Schnepfe auf einmal in den Mund. Was fange ich mit den Knochen an? Zerbeißen und hinunterschlucken, das ist ganz einfach. Die Schwierigkeit ist bloß zugleich zu essen und dabei zu sprechen, aber nicht mit vollem Mund. Nur nicht den Mut verlieren. Wenn ich es kann, wirst du es auch erlernen. Na, wo bleibt die Konversation? Hast du Freundinnen im Lyzeum? Marguerite Poré. Aber Großmama hat mir verboten, mit ihr zu verkehren. Ich weiß nicht recht, warum. So. Na, meine Schwester wird schon ihre Gründe haben. Nimm noch eine Schnepfe, Gigi. Oh, danke, nein. Ich bin satt bis oben. Aristide, die Nachspeise? Nur Mut, Gigi. Jetzt gibt's Schokoladencreme. Oh, Schokoladencreme, meine Lieblingsspeise. Oh, Aristide, heben Sie bitte die Peers auf. Also keine Freundinnen? Wie steht's mit Freunden? Sieh mich an, Gigi, und versuche nicht, mich anzulügen. Sowas merke ich sofort. Aber wie kommst du bloß auf so etwas, Tante Alicia? Ich kenne ja keinen Menschen. Großmama erlaubt mir nicht einmal, meine Schulkolleginnen zu besuchen. Da hat meine Schwester ausnahmsweise einmal recht. Aristide, Kaffee und Cognac? Kaffee und Cognac, Madame. Jetzt weiß ich, was ich dir zum Geburtstag schenke. Ja? Danke. Ich gebe dir eine Empfehlung an Mademoiselle Lormand, eine meiner früheren Berufsgenossinnen, die es leider nicht weit gebracht hat. Die Erbs ist jetzt Direktrice bei Wort. Du darfst dir ein Kleid bestellen. Wer nichts wagt, gewinnt nichts. Oh, Tante Alicia. Danke. Ja, aber meine Frisur. Sei nicht so verrückt. Und ich dachte, du machst dir nichts aus Kleidern. Oh, nicht aus dem alten Schottischen hier. Ich hab doch Geschmack, Tante Alicia. Oh, ich weiß ganz genau, was mir stehen würde. Ich hab ein Kleid gesehen. Zauberhaft. Hier herum hauchdünner Chiffon in 1000 Zäumchen und mit pfauenblauen Pailletten. Oh, und eine Schleppe. So lang. Ganz mit Pfauenaugen vollgestickt. Und dazu einen so großen Hut. Auch pfauenblau und pleurösen bis hier herunter. Also, oh, zauberhaft. Ich kann mir es vorstellen, wie die Salondame in einem Vorstadttheater. merkte er einen wichtigen Grundsatz, Gigi. Die Pleureusen einer wirklich eleganten Frau sind nie so lang, ihre Hüte nie so groß, ihr Dekolleté nie so tief und ihre Absätze sind nie so hoch wie diejenigen von billigen Flittchen. Das ist gut, Aristide. Tante Alicia, sag doch, warum lässt mich Großmama nicht in den Familien der anderen Mädchen verkehren? Ach, weil das alles ganz gewöhnliche Leute sind. Solche Bekanntschaften führen zu nichts. Und wir? Unsere Familie ist nicht gewöhnlich? Nein, mein Kleines. Wir sind was Besonderes. Unser Leben hat Glanz. Wir amüsieren uns und unsere Freunde. Man muss zugeben, weltberühmte Schönheiten wie eine Polaire, eine Cleo de Merode, eine Otero. Nein, das sind keine gewöhnlichen Frauen. Ah, du hast leicht reden. Du warst eben selbst eine berühmte Schönheit. Unser einer ist nicht dazu geboren. Du tust ja gerade so, als ob Schönheit etwas Natürliches wäre. Niemand wird als eine berühmte Schönheit geboren. Dazu muss man sich machen. Ah, das stelle ich mir aber schrecklich schwer vor. Eine Sache der Selbstdisziplin. Wenn man die richtige Erziehung hat und etwas Glück... Das genügt? Und natürlich darf man nicht heiraten. Warum eigentlich nicht, Tante? Ist es verboten? Ja, nun, es ist nicht direkt verboten, mein Kleines. Aber man fängt seine Karriere nicht mit einer Heirat an. Unter Umständen hört man damit auf. Ach so. Was gibt's da zu seufzen, Gigi? Ach, das ist ja alles so schrecklich kompliziert. Ich verstehe die Hälfte davon nicht. Großmama und Mama sagen ja auch immer, dass ich ein bisschen zurückgeblieben bin. Aber vielleicht bin ich eben bloß ganz etwas Gewöhnliches. Was denn? Tränen? Och, komm, du kleiner Dummkopf. Jetzt wollen wir mal was Neues probieren. Das wird dir Spaß machen. Ja, was denn? Du darfst eine Zigarette rauchen. Was? Ja, es ist nämlich heutzutage sehr wichtig, rauchen zu können und doch graziös zu bleiben. Also ich bitte mir aus. Keine zermanschten Zigarettenstummel im Aschenbecher, kein Husten, keine Tabakfäden aus dem Mund ziehen und pft, pft dazu machen. Nur pass mal auf. Du musst dir vorstellen, dass ich ein Kavalier bin, mit dem du eben soupiert hast. Oh, ich kenne doch überhaupt keinen Kavalier. Yes. Du kennst doch zum Beispiel Monsieur Lachalle. Tonton? Ja. Oh mein Gott, Tante. Oh, das ist doch kein Kavalier. Das ist eben der Tonton. Ich versichere dir, dass der junge Lachalle ein Kavalier ist. Unser Tonton? Ja. Mit der langen Nase und dem Kamillentee? Na gut, ich stelle mir also vor, dass ich mit Tonton soupiert habe. Aufgewärmtes Gänseklein. Also es muss ja nicht gerade Tonton sein. Ich nahm ihn ja nur als Beispiel. Stell dir irgendeinen Herrn vor. Ach schön. Ich stelle mir irgendeinen Herrn vor, mit dem ich eben soupiert habe. Ja. Was passiert dann? Man hat gut gegessen, geplaudert, vielleicht ein wenig geflirtet. Man ist bei Mokka und Cognac angelangt. Ich ziehe meine Zigarettendose heraus. Du verstehst, ich bin jetzt der Kavalier. Mhm. Mademoiselle Gigi, stört es sie, wenn ich rauche? Und darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten? Darauf sagst du, danke, ich rauche rasend gern. In der richtigen Gesellschaft. Hier, bitte. Oh, was für eine hübsche Dose. Russisches Email, wertlos. Bis auf die Widmung im Brillanten. Hier, da, im Deckel. Der großen Sisi von ihrem kleinen Mopsi. Mopsi, der kleine Mopsi. Ein Großfürst Romanow. Tonton hat auch eine schöne Zigarettendose. Ganz aus Gold und mit allen möglichen Edelsteinen eingesetzt. Die Dose kennt ganz Paris. Ein berühmtes Stück von Fabergé. Sie soll auf 20.000 Francs versichert sein. Und es ist noch keiner seiner Freundinnen gelungen, sie ihm abzuluxen. So viel es auch schon versucht haben. Feuer bitte. Bitte. Danke. Na, wie schmeckt die Zigarette? Abscheulich. Das gibt sich bald. Also Gigi, du stellst dir jetzt vor, dass du mit irgendeinem Kavalier soupiert hast. Du lehnst dich zurück, nimmst einen tiefen Zug aus deiner Zigarette, lässt den Rauch zwischen den halb geöffneten Lippen ausströmen. Du lächelst deinem Partner durch die blauen Rauchwölkchen an. Er erwidert das Lächeln. Tante Alicia, glaubst du, dass Tonton sein Versprechen halten wird? Was hat dir der junge Lachalle versprochen? Eine Musikmappe. Ach so. Er wird doch meinen Geburtstag nicht vergessen. Leider kommt es häufig vor, dass Millionäre an einer leichten Gedächtnisschwäche leiden. Wir müssen abwarten, mein Kleines, wie sich die Dinge entwickeln. Jetzt komme ich langsam auf den Geschmack. Hallo? Hallo? Hallo? Bist du noch da, Alicia? Aber nein, Alicia, man muss ja nicht alles glauben, was in den Zeitungen steht. Ach, stell dich nicht so naiv. Verlass dich drauf. Ich weiß besser Bescheid über den jungen Lachal als die Presse. Jawohl, dreimal. Dreimal ist er in den letzten 10 Tagen bei uns gewesen. Ja, deswegen haben wir ja jetzt auch Telefon. André, du kannst inzwischen die Kerzen auf die Geburtstagstorte stecken. Ja, Mama. Bestimmt, Alicia. Bestimmt wird die Mokette alles versuchen, um ihn wieder einzufangen. Wie? Ja, er versprach zu Gigi's Geburtstag zu kommen. Also auf Wiedersehen. Ich berichte dir, wenn es was Neues gibt. Mama, ich kann einfach nicht alle 16 Kerzen unterbringen. Sind 12 nicht genug? Und was fällt dir ein, 12 Kerzen? Wir können froh sein, dass Gigi endlich 16 ist. Na, für mich ist das keine besondere Reklame. Wie alt ist Gaston eigentlich? Er muss jetzt ungefähr 29 sein. Ach, ich meine bloß, der kleine Altersunterschied zwischen mir und Gaston würde keine Rolle spielen. Aber man muss ihn ja nicht mit der Nase draufstoßen, dass ich eine Tochter von 16 Jahren habe. Du hast wohl den Verstand verloren. Du sagst ja selbst, dass er einen Grund haben muss, warum er seit dem Krach mit der Mokette so oft zu uns kommt. Na, verlass dich drauf. Du bist nicht der Grund. Na, was denn sonst? Dein Kamillentee? Vielleicht. Außerdem ist hier der einzige Platz in Paris, wo der arme Junge weiß, dass er nicht ausgenützt wird. Also mach du dir keine falschen Hoffnungen. Du traust mir auch gar nicht zu, dass ich es zu etwas bringen könnte. Na, seit 3 Wochen sitzt du hier herum, aufgezäumt wie ein Paradepferd und wartest vergeblich darauf, dem großen Bertrand vorzusingen. Ich kann dir nur sagen, wenn es diesmal wieder nichts wird, dann kannst du von mir aus in deinem Opernchor verschimmeln. Na, es gibt schließlich noch was Schlimmeres. Ja, hallo? Wer? Für dich, André. Wer ist das? Der große Bertrand? Im Gegenteil, der kleine Dupont von der Versicherung. Wer? Ach so, Sie sind Georges. Nein, nein, leider geht's nicht. Ich habe nämlich eine Verabredung mit Victoire Bertrand. Nein, nicht der Bertrand vom Schulladen, der berühmte Theaterdirektor. Ja, vielleicht geht's nach der Vorstellung. Also, Wiedersehen. Ah, oh, Gaston! Ach, die schönen Blumen, Gaston. Sie sind wirklich zu aufmerksam. Nein, die sind für Mamita. Oh, danke, Gaston. Bin ich zu früh gekommen? Wo ist Gigi? Ich habe sie an die Luft geschickt, während wir ihre Bescherung herrichten. Hier sind noch ein paar Kleinigkeiten für das Geburtstagskind. Bitte, André, willst du dich darum kümmern, dass ein paar Flaschen von dem wunderbaren Champagner angekühlt werden, den Gaston uns liebenswürdigerweise geschickt hat? Hm. Na also, da ist sie ja. Großmama, du kannst dir nicht vorstellen, wo ich überall herumgelaufen bin, um Eis zu kriegen. Tonton? Also, du hättest dich totgelacht. Tag, Tonton. Tag. Im Kaffeehaus kein Eis. Im Schlachterladen kein Eis. Weißt du, wo ich schließlich bekommen habe? Beim Fischhändler. Und was für einen Roman ich ihm erzählen musste. Meine arme, schwerkranke Mutter. Sie muss unbedingt Eisumschläge kriegen. Es geht um Tod und Leben. Und dann habe ich mir es noch gefallen lassen müssen, dass mich das alte Biest gezwickt hat. Gilbert! Na, was denn, Großmama? Tonton kann sich ja denken, dass unser Haushalt nicht auf eisgekühlten Champagner eingerichtet ist. Gib mir das Eis. Ich trag's in die Küche. Wann kriege ich endlich meine Bescherung? Wir haben doch nur auf Tonton gewartet. Mein Gott, was ist denn das alles? Bloß ein paar Katzenzungen. Und alles von dir? Mhm. Und alles für mich? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12. 24 Schachteln. Ach, du bist ja verrückt, Tonton. Spielschulden sind Ehrenschulden. Das Resultat von 2 Wochen Piquet mit dir. Aber es geschieht mir ganz recht. Warum lasse ich mich mit einer so abgefeimten Fallspielerin ein? Lass dich einmal anschauen, Tonton. Ja. Deine Nase ist noch immer zu lang. No. Das ist ein Zeichen, dass was mit dir los ist. Was ist denn mit dir los, Tonton? Nichts ist los mit mir. Das ist es ja gerade. Rein gar nichts. Tonton, warum versöhnst du dich eigentlich nicht mit Madame de la Moquette? Unmöglich, Gigi. Ich kann mich doch nicht in ganz Paris lächerlich machen. Aber du bist doch noch in sie verliebt. Man liebt Frauen wie die Moquette nicht. Man hält sie aus, man zieht sie an. Man kauft ihnen teuren Schmuck, man zeigt sich mit ihnen in der Öffentlichkeit. Man wird gesehen, beneidet. Na, dazu braucht man doch keine Frau. Wenn es darauf ankommt, da kann man sich doch nichts Besseres wünschen als deinen neuen Dion Bouton Viersitzer. Davon verstehst du nichts, Gigi. Dafür bist du zu... Zu jung. Schade, dass mein neues Kleid nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Aber bei Wort geht's zu wie in einem Irrenhaus. Alle Welt lässt sich neue Toiletten für die Saison in Nizza machen. Madame de la Moquette zum Beispiel hat 6 neue Ensemble für die Strandpromenade bestellt. So? Wirst du auch zum Blumenkorso nach Nizza fahren? Weiß nicht. Ah! Oh, was für eine schöne Zigarettendose. Tonton, weißt du denn nicht, was ich gehört? Was denn? Du musst sagen... Mademoiselle, darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten? Ah, das ist ja ganz etwas Neues. Also, bitte, Mademoiselle, darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten? Danke. Ich rauche nämlich leidenschaftlich gern. Bitte? Was machst du denn für ein dummes Gesicht, Gigi? Wird dir schlecht? Tante Alicia hat Unrecht. Du bist eben doch kein Kavalier. Jetzt geht's los! Jetzt kommt Champagner, Geburtstagskuchen, bitte zu versuchen. Na, warum sitzt ihr denn hier so im Dunkeln, Kinder? Lass doch, Mama, die Kerzen sehen viel hübscher im Dunkeln aus. Ach, Gigi will doch ihre Geschenke sehen. Aber wie macht man denn eine Champagnerflasche auf? Das hat Tante Alicia vergessen, mir zu zeigen. Gib her, lass mich das tun. Oh, wer hat hier eigentlich Geburtstag, du oder ich? Merke dir, mein Kind, es gibt 3 Dinge, die ein junges Mädchen in Gegenwart eines Herrn nicht tun darf. Selbst den Wein einschenken, selbst die Tür aufmachen und selbst bezahlen. Ah, ich gratuliere dir, mein Kind. Herzlichen Glückwunsch, mein Kleiner. Ich gratuliere dir, Gigi. Na, wie schmeckt dir dein erstes Glas Champagner? Schmeckt komisch. Nein, schmeckt eigentlich gut. Sogar sehr gut. Schmeckt nach mehr. Was sagen Sie dazu, Mamita? Das kann ja gut werden. Komm, Gigi, du hast deine Geschenke noch gar nicht gesehen. Oh ja. Oh, eine Manikürgarnitur. Habe ich mir schon so lange gewünscht. Oh, dein schöner Schildpott kam, Großmama. Oh, danke. Du bist wirklich viel zu gut. Und von wem ist der Gürtel? Von dir, Mama? Mhm. Schau her, Tonton. Schau her, wie elegant ich bin. Hier ist noch ein Paket von Gaston. Gib her. Oh, meine Musikmappe. Und aus echtem Leder. Siehst du, Großmama, er hat's nicht vergessen. Oh, die ist ja viel zu schön für mich. Ach, Tonton. Nun, deshalb musst du mir nicht gleich alle Knöpfe abreißen. Du hast ja einen ordentlichen Schwips, Gigi. Mamita, wussten Sie, dass Sie einen Trunkenbold in der Familie haben? Gott, bist du komisch, Tonton. Deine Nase ist auf einmal viel kürzer als vorher. Oh. Überhaupt sieht alles ganz komisch aus. Na, da sehen Sie, Gaston, was Sie mit Ihrem Champagner angerichtet haben. Das Kind ist ja ganz außer Rand und Band. Das ist meine große Chance. Her mit den Karten, Gigi. Wir spielen Piquet. Jetzt kommt meine große Revanche-Partie. Wer gibt... Du? Aber nicht mogeln. Hände wie ein Taschendieb. Dein Ehrenwort? Du hebst ab, Tonton. Hey, wenn du mir noch einmal in die Karten schaust, rufe ich die Polizei, du Kröte. Hallo? Ja, ich spreche selbst. So, das ist mein. Wer? Ja. Nein. Oh, noch heute Abend? Ja, vor der Vorstellung. Schon wieder der kleine Dupont? Im Gegenteil, der große Bertrand. Aber gewissens für Bertrand. Ich singe zwar heute Abend in der Oper, aber ich werde es möglich machen. Für Sie alles, was Sie wollen. Ja. Da? Ja. Da? Und da? Und da? Und was sagen Sie jetzt, Monsieur Lachaille? Ja. Oh, du spinnbeiniges Ungeheuer, du schieleiliger Besenstiel. Nur keine Schmeichelei, hier geht's ums Ganze. Mama, Mama, ich soll ihm heute vorsingen um 8 Uhr. Himmel, und gerade heute, wo ich überhaupt nicht bei Stimme bin. Ach komm, komm, komm, lauf nicht herum wie ein Huhn ohne Kopf. Es wird alles gut gehen. Du hast noch eine halbe Stunde Zeit. Komm mit in die Küche, ich habe noch etwas Kamillentee. Damit kannst du gurgeln. Ja. Möchtest du dich vielleicht entschließen, auszuspielen? Ach, du niederträchtiger Brunnenvergifter, was du mir für einen Mist gegeben hast. So, diesmal habe ich dich beim Kragen. So, das ist meine Partie. Letztes Spiel, meine Lieben. Ich möchte den Tisch decken. Sie essen doch mit uns, Gaston. Gerne, Mamita, wenn es keine Umstände macht. So, jetzt pass auf, Gigi, was jetzt passiert. Hier, Dame, König, Bube. Und hier noch eine kleine Überraschung für dich. Hier und hier dein Waterloo. Oh, die alte Garde ergibt sich nicht und stirbt auch nicht. Hier, hier, hier, da. 5 Karten, du hast wieder verloren. Oh. Oh, du kannst einem ja wirklich leid tun. Oh, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Großmama, ich habe schon wieder gewonnen. Und was haben wir eigentlich gespielt, Tonton? 5 Kilo Zucker. Oh, besten Dank, bin Selbstversorger. Also gut, das Gewöhnliche. Eine Schachtel Katzenzungen. Oh nein, mein Lieber. Ich habe jetzt so viele Katzenzungen, dass ich dir noch welche verkaufen kann. Also lass mal sehen, was könnte ich dir denn geben? Meine Visitenkarte? Taschentuch? Nein, das ist nichts. Brieftasche, die brauche ich selber. Ah, jetzt habe ich's hier. Meine Zigarettendose. Oh, mach keine dummen Witze. Nimm sie nur, Gigi. Da du nicht nur säufst und spielst, sondern neuerdings auch rauchst, brauchst du doch eine Zigarettendose. Ich kann unmöglich ein so kostbares Geschenk von dir annehmen. Ich mache dir kein Geschenk. Du hast mir die Dose im ehrlichen Spiel abgewonnen. Oder? Was ist das? Oh, du hinterlistige Scheusal. Hat einen König im Ärmel versteckt. Und wo noch? Lass mal sehen. Ah, geh weg, lass mich. Du bist ja selber ein alter Fallspieler. Was? Oh, was guckt denn da aus deiner Westentasche, ha, du langnasige Vogelscheuche, du? Was? Wie hast du mich genannt, du freche Wanze? Das lasse ich mir nicht gefallen. Wart nur, ich krieg dich schon noch. Oh, Tonton, mir ist ganz schwach. Lass mich los, Gigi. Was denn? Ich hab dir doch nicht wehgetan, Tonton. Nein. Nein, gar nicht. Bloß, ich glaube, ich kann doch nicht zum Abendessen bleiben. Ich vergaß ganz eine wichtige Verabredung. Sehr wichtig mit dem Vizepräsidenten der Landwirtschaftlichen Kammer. Es handelt sich um das Schicksal der Zuckerrübe. Sie werden mich entschuldigen, Mamita. Schade, aber wie du willst, Tonton. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Gilbert. Vergiss die Zigarettendose nicht. Mamita? Ja? Sie nehmen es mir doch nicht übel, aber Sie verstehen die Zuckerrüben. Aber selbstverständlich, wenn Sie eine wichtige Verabredung haben. Hoffentlich kommen Sie recht bald wieder. Ja. Gute Nacht. Großmama, verstehst du, warum er plötzlich so komisch war? Du kannst sein Gedeck wieder abräumen, Gigi. Hallo? Ja, bitte geben Sie mir Opera 217, Madame Alicia de Saint-Efflant. Ja, bitte, ein dringendes Gespräch. Die Nachmittagspost, Mademoiselle Gigi. Leider wieder nichts für uns. Alles für unsere Tante. Nichts? Nicht einmal eine Ansichtskarte? Ach, Aristide. Nur nicht die Hoffnung aufgeben. Nach dem Blumenkorso bleibt die Post in Nizza erfahrungsgemäß immer liegen. Ach ja, Nizza, Monte Carlo. Waren Sie eigentlich einmal beim Blumenkorso an der Riviera, Aristide? Und ob? Als wir noch jung und schön waren, da wären wir ja lieber gestorben, als die Saison da unten auszulassen. Sie hätten uns bloß sehen sollen, in dem Jahr, als wir das Verhältnis mit dem Schah von Persien hatten. Pardon, ich meine die Bekanntschaft. Aristide, ist die Post schon, ne? Ja, Madame. Wir haben wieder einmal vergessen, die Gasrechnung zu bezahlen. Wenn ich Ihre Meinung wissen will, Aristide, werde ich Sie darum fragen. Verstanden? Sehr wohl, Madame. Über das Bezahlen von Rechnungen sind die Ansichten verschieden. No, Kleines, schon wieder Kopfschmerzen? Oh, es ist nur so eine Art Migräne. Das ist der Preis, den wir Frauen fürs Erwachsensein zahlen. Du langweilst dich wohl bei deiner alten Tante Alicia, wie? Aber nein, Tante. Ich bin dir sehr dankbar für alles. Bloß, hier ist alles so großartig und elegant. Ich habe immerfort Angst, dass ich etwas falsch mache. Du wirst dich schon daran gewöhnen. In den 3 Wochen, die du jetzt bei mir wohnst, hast du im Grunde schon eine ganze Menge dazu gelernt. Gibt's was Neues in der Zeitung? Ja, alles nur über den Blumenkorso in Nizza. Hm. Tante Alicia? Hm? Es heißt, dass die Moquette im gleichen Zug nach Nizza abgereist ist wie Tonton, wenn auch in einem anderen Abteil. Glaubst du das? Davon steht hier nichts. Wie kommst du nur auf so eine Idee? Marguerite Poiret hat mir es am Telefon erzählt. Immer diese Marguerite, immer dieser alte Tratsch. Dazu hat man dich nicht aus der Schule genommen. Woher wollen die Poirets überhaupt so etwas wissen? Marguerite hat es in der Loge ihrer Tante gehört. Ah, die Tante Poiret hat eine Loge? Ja, im Theater Boulanger, die Portier-Loge. Reizende Bekanntschaften suchst du dir aus, das muss man sagen. Glaubst du, dass er sie heiraten wird? Heiraten wer? Wen? Wovon ist hier überhaupt die Rede? Na, von Gaston Lachalle. Glaubst du, dass Tonton und die Moquette heimlich zusammen weggereist sind, um zu heiraten? Unsinn. In Lachalles Kreisen verheiratet man sich nicht mit seiner Maitresse. Ah, aber Tante Alicia, kennst du eigentlich den Prinzen Przestopatzki? Was, wenn es bloß den einen Przestopatzki geben würde? Das ist einmal der alte Przestopatzki, der ist ein bisschen schwachsinnig. Und dann die beiden jungen Przestopatzkis. Der eine ist ein netter Kerl, aber etwas bankrott und der andere. Ich meine den Prinzen Przestopatzki, der gestern Valentin Grever geheiratet hat. Wo doch ganz Paris weiß, dass sie seine Mätresse ist. Also das ist der alte Przestopatzki. Mhm. Die jungen Przestopatzkis wollen ihn schon lange unter Kuratel stellen lassen. Nun, was willst du? Er ist eben seit 15 Jahren daran gewöhnt, dass Valentin ihm in aller Öffentlichkeit die Teller an den Kopf schmeißt. Manche Männer haben einen merkwürdigen Geschmack in dieser Beziehung, aber das verstehst du nicht, Kleines. Diese Dinge sind noch zu kompliziert für dich. Pardon, Madame. Ja? Was gibt's, Aristide? Ich habe einen Sitzen. Oh. Unten im kleinen Salon. Was faseln Sie da wieder einmal, Aristide? Er fragt, ob er den Damen seine Aufwartung machen darf. Wer? Von wem ist die Rede? Na, von wem wird denn schon die Rede sein? Von Mademoiselle Gigi's jungen Mann natürlich. Ich habe den Namen vergessen. Der mit dem Automobil. Tonton? Aber wieso denn? Der ist doch in Monte Carlo. Aristide, ich lasse Monsieur Lachalle heraufbitten. Ja, richtig, Lachalle. Der junge Lachalle heißt genauso wie der alte Lachalle. Oh, Tante. Ruhig, nur ruhig jetzt. Du bleibst hier sitzen. Wo sind deine Manieren? Madame. Werden Sie mir verzeihen, dass ich Ihnen so unangesagt ins Haus falle. Aber ich komme direkt von der... Sorte. Danke, von der Rue Pasquier, das war mein erster Weg. Und als mir Mamita sagte, dass ich Gigi hier finden werde... Lieber Gaston, mein lieber junger Freund, was für eine angenehme Überraschung. Und Sie sehen so erholt aus. Erlauben Sie mir zuerst, Ihnen, Madame, diesen Veilchenstrauß zu überreichen. Danke. Tonton, wieso bist du denn in Paris? Du bist doch in Nizza. Ich meine, man glaubt, du bist dort und dann bist du auf einmal da. Ja, arme Gigi. So jung und schon schwachsinnig, schade. Hier, das ist für dich. Oh, Konfekt. Aber ich bin doch gar nicht mehr so gefräßig, nicht wahr, Tante Alicia? Erzähl doch, war's schön in Nizza? Sehr schön. Kann ich mir vorstellen, der Blumenkorso und alles. Wie? Ach ja, der Blumenkorso, ja, einfach überwältigend. In Nizza ist immer was los, man tanzt, man spielt, man schwimmt. Siehst du, das kommt von zu viel Baden. Du meinst meine kleine Erkältung? Mhm. Ja, ich bin vielleicht etwas zu lange im Wasser geblieben. Es hatte sich nämlich eine gewisse Person auf einer Bank an der Strandpromenade niedergelassen. Eine gewisse Person, mit der ich unter gar keinen Umständen zusammenzutreffen wünschte und die mir überall auflauerte. Das war so eine Art Duell. Es kam darauf an, wer von uns beiden es länger aushalten würde. Und so musste ich Wasser treten. Wasser treten, bis es dunkel wurde und die Dame sich zurückzog. Kein Wunder, dass ich da verschnupft bin. Armer Tonton, ich habe gar nicht gewusst, dass du dich so vor Damen fürchtest. Nicht im Allgemeinen, aber es gibt Fälle, wo Wasser treten der bessere Teil der Tapferkeit ist. Du bist also wegen der Dame von der Strandpromenade so plötzlich, mitten in der Saison, aus Nizza abgedankt? Nein, wegen meinem Zahnarzt. War der auch auf der Strandpromenade? Nein, du... Dummkopf. Mein Zahnarzt ist in der Rue Saint-Honoré. Ja, was gibt's da zu lachen? Ich kann doch auch einmal Zahnweh kriegen, oder nicht? Jedenfalls nehme ich an, dass es Zahnschmerzen waren. Es war ein scheußliches Gefühl. So etwas ist mir noch nie passiert. Das Essen schmeckt nicht mehr, man kann nicht schlafen. Kurz und gut, ich habe gesagt, der Zahn muss raus. Ab nach Paris. Hat sehr weh getan? Gar nicht. Das heißt, ich war überhaupt nicht beim Zahnarzt. Du warst nicht? Nein, stell dir vor, der Zug fährt in die Gare d'Orsay ein und im gleichen Augenblick sind die Zahnschmerzen wie weggeblasen. Mhm. Ja, ist das nicht merkwürdig, Madame? Äußerst merkwürdig. Vielleicht die Pariser Luft. Ja, ach ja, die Pariser Luft. Man ist gleich ein ganz anderer Mensch. Ich glaube, mein Schnupfen wird auch schon besser. Sie haben ganz recht, Madame. Die Luft hilft mir besser als alle Ärzte. Was meinst du, Gigi? Mein Wagen steht unten. Ich lade dich zu einer Spazierfahrt ein. Oh, wirklich? Wohin denn? Wie wär's mit Versailles und nachher zu Verrier auf eine Tasse Schokolade? Los, setz deinen Hut auf. Ich führe dich aus. Oh, Tante Alicia, ich Nein, Gaston, das wird leider nicht gehen. Aber Madame, warum denn nicht? Das Kind hat eine schwere Migräne. Aber Tante, bitte, liebe Tante. Sei so gut und geh für einen Moment in dein Zimmer, Gilberte. Ich habe etwas mit Monsieur Lachal zu besprechen. Ach, Tante. Du hast doch gehört, was Madame sagte. Also, verschwinde. Verdufte. Verschwinde, verdufte. Also hör mal, Tonton, wie kommst du eigentlich dazu, mich herumzukommandieren? Gigi. Schön. Ich verdufte. Bitte erklären Sie mir, Madame, was geht hier eigentlich vor? Warum wohnt Gigi nicht mehr bei Mamita? Und warum soll ich nicht mit ihr nach Versailles fahren? Schließlich habe ich das Kind seit seinem 6. Jahr ausgeführt. Um was handelt es sich? Es handelt sich darum, dass Gilbert eben nicht mehr 6 Jahre alt ist, sondern 16. Und da ich im Moment für Gigi verantwortlich bin, ich versichere Ihnen, Gaston, wenn es nur auf mich ankäme, ich würde sagen, nehmen Sie Gilbert wohin immer Sie wollen. Ich vertraue Sie Ihnen mit geschlossenen Augen an. Aber was sollen die Leute davon halten, wenn sie Gigi in ihrer Gesellschaft sehen, mein liebster Gast? Madame, Sie wollen mir doch jetzt nicht einreden, dass es Gigi kompromittiert, wenn ich sie einmal in eine Konditorei mitnehme. Mein Gott, Gigi, so ein Küken, das ist doch ein Fratz. Niemand kennt sie, niemand schaut sie an. Eine Tasse Schokolade wird doch nicht gleich ihren Ruf ruinieren. Vergessen Sie nicht Ihren eigenen Ruf, Gaston. Sie erregen Aufsehen, wo immer Sie hinkommen. Alle Welt interessiert sich für Sie und ein junges Mädchen, das mit Ihnen gesehen wird, bleibt unmöglich unbemerkt. Ein junges Mädchen, das mit Ihnen gesehen wird, das ist, mit einem Wort, das ist überhaupt kein Mädchen mehr. Soll das eine Schmeichelei oder eine Beleidigung sein? Weder noch, aber unsere Gigi darf nicht aufhören, ein junges Mädchen zu sein. Zumindest nicht auf diese Art. Also gut, Madame, ich habe keine Lust, Ihnen zu widersprechen. Lassen wir diese Angelegenheit fallen, behalten Sie Ihre Gigi, behüten Sie sie, legen Sie sie auf Eis. Ich frage mich überhaupt, für wen Sie sie auf Eis legen. Ja, für irgendeinen so kleinen Angestellten mit 2000 Francs jährlich, der Sie heiratet. Wie können Sie mich nur so missverstehen, lieber Freund? Ich habe Gigis Erziehung ja gerade deshalb in die Hand genommen, um sie vor einem solchen Schicksal zu bewahren. Ich kenne meine Pflicht, meine Verantwortung. Ich werde Gigi nur einem Mann mit Kultur und Erfahrung anvertrauen. Einem Mann, der versprechen kann, Gigis Zukunft sicherzustellen, sie standesgemäß zu etablieren. Sie verstehen mich. Nein. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten, mein lieber Gaston? Nein, besten Dank, Madame, es wird spät. Ich glaube, ich muss mich jetzt empfehlen. Gigi! Unser Freund Gaston will dir auf Wiedersehen sagen. Tonton, wie gefällt dir mein neues Kleid? Hm? Wie sehe ich aus? Wie ein dressierter Affe. Also entschuldige mal, du bist auch nicht gerade eine Schönheit. Und deine Nase länger als je. Ich sehe also wie ein dressierter Affe aus in diesem eleganten neuen Kleid? Nun, man hat ja allerhand über dich gehört und gelesen. Aber noch niemand hat dir nachgesagt, dass du was von Damentoiletten verstehst. Wenn du überhaupt einen Funkengeschmack hättest, dann hättest du dich nicht mit der Mokette eingelassen, aber es geschieht dir ja ganz Gilbert, recht. Gilbert, was fällt dir ein? Wie kannst du nur... Gaston, ich bitte Sie um Verzeihung. Ich glaube, das Kind hat Fieber. Adieu, Madame, und besten Dank für den freundlichen Empfang. Ja, und wann sieht man Sie wieder, mein lieber Gaston? Das kann ich nicht sagen, ich bin sehr besetzt. Oh. Da, nimm deinen Konfekt mit. Ich habe es satt. Gaston, mein lieber Junge, welche Freude, Sie hier zu treffen. Sie haben uns ja so gefehlt. Madame Alvarez, ich gratuliere Ihnen zu den Früchten Ihrer Erziehung. Und auch Ihnen, Madame de Saint-Eflon. Adieu. Um Himmels Willen, was geht hier vor? Ha, dem habe ich's aber mal gut gegeben. Geschieht ihm ganz recht. Jetzt sieht er doch, dass ich auch nicht auf den Mund gefallen bin. Du Unglücksgeschöpf. Weißt du überhaupt, was du angestellt hast? Na, was denn? Ich habe ihm mal die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit? Das Einzige, was kein Mann verträgt. Siehst du denn nicht, dass du Gaston tödlich beleidigt hast? Und gerade wenn man solche Anstrengungen macht, um... Um was, Großmama? Nur eben, um aus dir eine elegante junge Dame zu machen. Um dich von deiner besten Seite zu zeigen. Wem denn zeigen? Du willst doch nicht sagen, dass man sich die Beine ausreißen muss, um auf einen alten Freund wie Tonton Eindruck zu machen. Dafür kennt ihr uns viel zu gut. Ach, schweig doch. Jetzt handelt es sich um viel wichtigere Dinge. Alicia, denk dir, was passiert ist. Hm? Die Moquette hat Selbstmord begangen. Fein. Ist sie tot? Ach, keine Spur. Die weiß ganz genau, wie weit sie gehen kann. Wie hat sie es denn getan, Großmama? Mit einem Revolver? Ach wo, mit Tabletten, wie gewöhnlich. Oh. Oh, das ist eine böse Geschichte für Tonton. Und was wird er jetzt tun? Ich wette, dass er in diesem Augenblick schnurgerade zu ihrem Bett läuft. Einen ausgezeichneten Moment hast du dir ausgesucht, Gilbert, um Gaston Frechheiten zu sagen. Wenn du ihn nie mehr wieder siehst, hast du es nur dir selbst zuzuschreiben. Was kann ich denn dafür, dass die Moquette sich gerade heute umbringt? Ach, mit sowas muss man immer rechnen, mein Kind. Ach, mein armer Kopf. Diese Aufregungen sind zu viel für mich. Ich habe getan, was in meinen Kräften steht. Ich will von dieser ganzen versauten Angelegenheit nichts mehr wissen. Geh, pack deine Gigi ein, nimm sie zurück in deine Rue Pasquier, da passt sie hin. Hallo? Hallo, hier spricht Madame Saint-Eflon. Wie bitte? Wen wünschen Sie? Also, Madame Alvarez, ja, die ist hier. Scheint für dich zu sein. Hallo? Ja? Ah, Sie sind's, Gaston. Aber selbstverständlich. Eine ernsthafte Aussprache. Aber gewiss, ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung, mein lieber, lieber Junge. So früh? Willst du nicht warten, bis Gaston kommt, um mich abzuholen? Geht leider nicht. Es dauert ja stundenlang, bis ich für den verflixten Zigeunerchor braun angestrichen bin. Also unterhalte dich gut, Gigi. Und gib Acht, dass du dich nicht erkältest. Du bist nicht an dekoltierte Abendkleider gewöhnt. Mach dir keine Gedanken, Mama. Übrigens, du kannst meine gute Unterteile haben. Mit den Valenciennes-Spitzen. Ich habe sie auf dein Bett gelegt. Aber Mama, die brauchst du doch selbst. Ich? Was soll ich mit Valenciennes spitzen? Mit meiner Karriere ist's vorbei. Deine fängt gerade an. Also, mach's gut, Gigi. Auf Wiedersehen, Mama. So, Mademoiselle Gigi, da haben Sie Ihre Unterröcke. 3,5 Stunden habe ich am Plättbrett gestanden. Tut mir leid, Susanne. Ich sag ja bloß. Manche Leute kriegen Abendtoiletten von Parkin und werden von eleganten jungen Herren ausgeführt in den Zirkus. Dann Chambre séparée, Champagner, Gott weiß was noch. Und unser einer muss froh sein, wenn man den letzten Omnibus erwischt. Und ausgerechnet, wenn die Kinder krank sind. Was fehlt Ihnen denn? Was wird Ihnen fehlen? Der 14. Juli. Nationalfeiertage hat der Teufel erfunden. Als wenn nicht jedes Jahr was mit den Göhren passieren würde, beim Ausflug von meinem Mann seinem Verein. Letztes Jahr haben sich beide beim Feuerwerk die Pfoten verbrannt. Diesmal ist der Kleine ins Wasser gefallen. Jetzt liegen alle drei im Bett und husten wie die Droschkengäule. Der Mann auch. Und wie der sich anstellt, wenn er mal krank ist. Ich kann ihm bloß eins sagen, Mademoiselle Gigi. Man soll nicht heiraten. Genau, was Großmama und Tante Alicia immer predigen. Tja. Aber komisch, dass trotzdem so viele heiraten. Wenn Sie mich fragen, das muss wohl so in der menschlichen Natur liegen. Sonst wäre es doch schon längst aus der Mode gekommen. Naja, da verliebt man sich in so einen hübschen Kerl und dann denkt man, das ist der einzige Mann auf der ganzen Welt. Und dann sitzt man fest und hat denselben Mann immer zu. Jeden Tag und jede Nacht. Und auf einmal ist man 30 und dann 40 und 50 und immer noch derselbe Mann. Niemals was Neues. Ach, Susanne, das muss doch eigentlich wunderschön sein, so. Immer. Na, da wünsche ich Ihnen auch recht gute Unterhaltung, Mademoiselle Gigi. Großmama? Ja? Großmama, kann ich vielleicht einen Tropfen Benediktin haben? Oh, ist dir nicht gut, mein Kind? Ich weiß nicht, so ein komisches Gefühl, als wenn ich Schmetterlinge im Magen hätte. Aha, ein kleines Lampenfieber, na, dafür ist Benediktin sehr gut. Nun aber los, in einer Stunde holt Gaston dich ab und du wirst nicht fertig sein. Oh, das wäre das erste Mal, dass ich eine Stunde brauche, um ein anderes Kleid anzuziehen. Von jetzt ab wird das anders werden. Meine liebe Alicia, ja. Wie reizend von dir, dich hierher zu bemühen. Ich wusste ja, dass du uns in diesem entscheidenden Moment nicht im Stich lassen wirst. Aber bitte, nimm doch Platz. Okay. Darf ich dir etwas anbieten? Eine Tasse Kamillentee vielleicht? Nein, nein, danke, nichts. Lass uns gleich zur Sache kommen. Also, was macht Gilberte? Wie benimmt sie sich? Ach, natürlich hat sie ein bisschen Lampenfieber. Aber sie freut sich auf den Zirkus heute Abend. Was hat der junge Lachal dir eigentlich zugesichert? Alles, was man sich nur wünschen kann. Ach, du hättest ihn hören sollen, Alicia. Dass er sie auf Händen tragen wird, dass er sie verwöhnen wird. Wie noch keine Frau verwöhnt wurde, diese Reden satt, kennen wir. Das sagen alle Männer am Anfang. Vage, zu vage. In solchen Dingern halte ich auf Präzision. Ich bin ganz seiner Meinung. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass er Gilbert standesgemäß etablieren wird. Immer noch sehr vage. Er will sogar seine Lebensversicherung auf sie überschreiben, damit sie versorgt ist, falls ihm etwas passieren sollte. Das ist keine schlechte Idee. Aber er ist ja schließlich noch jung und gesund. Sag mal, was nennst du eigentlich präzise, meine Liebe? Unter anderem möchte ich wissen, was für eine monatliche Apanage er ihr aussetzt. Ob er ihr eine kleine Villa kauft. Du würdest wohl auch nicht wünschen, dass deine Enkelin in eine Mietswohnung gesetzt wird. Nein, wirklich, Alicia. In solchen Details vertraue ich dem jungen Lachal. Gaston ist ein Kavalier. Schön, ein Kavalier mit einer nicht schlecht gehenden Zuckerfabrik, aber ein etwas vager Kavalier. Und die Kleine, hast du deutlich mit ihr gesprochen? Ja, selbstverständlich habe ich ganz deutlich mit ihr gesprochen. Ich habe ihr klar gemacht, dass sich im Grunde kaum etwas verändern wird. Sie hat ja Gaston immer gut leiden mögen und... Du hast ihr nicht erzählt, was für ein Triumph das für sie ist? Die Rolle, die sie als Lachals Geliebte in der eleganten Welt spielen wird? Du hast ihr nicht geschildert, wie alle diese Moketts vor Eifersucht zerplatzen werden, dass sie ihnen einen solchen Haupttreffer vor der Nase wegschnappt? Oh, da kennst du das Kind aber schlecht. Ich war selbst erstaunt, wie wenig Eindruck dieser glänzende Anfang auf sie zu machen scheint. Sie sagte bloß, ach, das ist aber nett von Gaston. Ja, und dann hat sie eine ganz kleine Bedingung gestellt, nämlich... Eine Bedingung? Dass sie sich allein mit Gaston aussprechen will, wenn er sie abholen kommt. Na, da können wir uns auf was Schönes gefasst machen. Wie ich Gigi kenne, erwartet sie, dass Lachal ihr die Sterne vom Himmel herunterholt. Hat er übrigens etwas geschickt, so das Übliche, einen netten Brillantring zum Beispiel? Nichts. Du hältst das für ein schlechtes Zeichen. Ach, nicht unbedingt. Er ist eben ein Geschäftsmann. Er kauft das Kätzchen nicht im Sack. Glücklicherweise habe ich so etwas vorausgesehen und etwas Schmuck für die Kleine mitgebracht. Hier, mein Paradiesreihe und meine Perlenkette. Die dreireihige. Ach, Alicia, das ist wirklich zu generös von dir. Willst du wirklich dem Kind eine Perlen geben? Für einen Abend? Sie wird sie ja hoffentlich nicht gleich verlieren. Ich möchte gerne ein Wort mit unserer Kleinen reden, bevor Lachal kommt. Gigi, stell dir vor, wen wir zu Besuch haben. Guten Abend, Tante Alicia. Guten Abend, Kleines. Nein, wie reizend du aussiehst. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Mein Gott, was ist denn das? Mein Paradiesreihe. Halt still, ich stecke ihn dir ins Haar. So. So. Na, wie kommst du dir jetzt vor? Wie der Zulu-Häuptling auf der Weltausstellung. Sei nicht kindisch, schau einmal in den Spiegel. Ach, Gilbert ist nicht kindisch. Wir hatten ein sehr ernstes Gespräch. Und Gigi ist sehr vernünftig. Sie weiß ganz genau, wie viel von heute Abend abhängt, nicht wahr? Sie ist sich ganz klar, dass sie eine glänzende Zukunft vor sich hat. Nicht wahr, Gigi? Hier, du darfst heute Abend meine Perlen tragen. Danke, Tante Alicia. Bald wirst du deine eigene Halskette haben. Da ist er schon. Großmama, du weißt, was du mir versprochen hast. Ich muss allein mit ihm reden. Ja, ja, schon recht, mein Kind. Wir gehen ja schon. Komm mal, Isja. Ja. Wir kochen Kamillentee. Ach, wenn sie nur jetzt keinen Unsinn macht. Guten Abend, Gigi. Ich bin hoffentlich nicht zu spät. Bitte, Gaston, nehmen Sie Platz. Sie sind ja ganz verändert, Gigi. In dem langen Kleid sehen Sie viel größer aus. Es kommt von den hohen Absätzen. Sagen Sie, Gigi, Ihre Großmutter hat Ihnen erklärt, um was es sich bei uns beiden handelt? Ja. Und du? Willst du? Oder willst du nicht? Ich will gern mit Ihnen in den Zirkus gehen. Sehr gern, Tonton. Und? Das Übrige? Nein. Was Sie wollen, das will ich nicht, Gaston. Sie haben Großmama versprochen, mir eine Zukunft zu bereiten, die... Eine wunderschöne Zukunft, Gigi. Man hat mir die Ohren vollgetrommelt damit, dass ich zu kindisch für mein Alter bin. Aber ich verstehe trotzdem ganz gut, wovon die Rede ist. Eine schöne Zukunft, das bedeutet, dass ich von hier fort muss, mit Ihnen. Und dass ich mit Ihnen schlafen gehen soll. Aber ich bitte dich, Gigi, wie kannst du sowas sagen? Warum soll ich mich schämen, etwas auszusprechen, was du dich nicht geschämt hast, mit meiner Großmutter zu arrangieren? Und was du dich gar nicht schämen würdest, auch zu tun? Tante Alicia und Großmama haben sich mit Ihnen geeinigt. Aber da es sich schließlich auch ein wenig um mich handelt, möchte ich auch ein Wort dazu sagen. Und was ich zu sagen habe, ist ganz einfach. Ich will nicht. Ich kann nicht. Ich passe nicht dazu. Gigi, ich glaube, du versuchst mir bloß schonend beizubringen, dass du mich nicht leiden kannst. Nein, Tonton. Ich kann dich sehr gut leiden, das weißt du ja. Aber warum kannst du denn nicht beim Alten bleiben? Du kommst zu uns wie immer. Du bringst mir Katzenzungen, du trinkst deinen Kamillentee, wir spielen Piquet und mogeln wie verrückt. Und nichts von diesen Dummheiten mit zusammenschlafen gehen, sodass die ganze Welt es weiß. Siehst du denn nicht, Tonton, wie nett wir es haben könnten? Ja, ja, ja, du vergisst nur die Hauptsache, Gigi, dass ich in dich verliebt bin. Verliebt? Aber das hast du mir nie gesagt. Schön, schön, dann sag ich's jetzt. Hab selbst nicht gewusst. Dann ist das ja noch viel schlimmer. Wenn Sie sich nichts aus mir machen würden, dann könnte ich den ganzen Handel verstehen. Aber wenn Sie mich gern haben, wie können Sie sich unterstehen, mir ein Leben anzubieten, das aus lauter Herabsetzungen besteht? Verliebt in mich? Und es macht Ihnen nichts aus, mich in eines von Ihren abscheulichen Abenteuern zu verwickeln, die immer mit Skandalen und Krach enden. Aber Gigi, so hör doch. Hör mir doch zu, Gigi. Ach, geh weg. Hör. Ich will dich nicht mehr sehen. Du bist ein schlechter Mensch. Ein ganz schlechter Mensch bist du. Aber Gilbert... Wirf ihn hinaus, Großmama. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Er soll weggehen. Aber um Himmels Willen, Gaston, was gibt es denn? Ja, was es gibt? Was es gibt, sie will nicht. Aber Gigi... Nach allem, was ich dir gesagt habe. Mir scheint, Sie haben mir viel zu viel gesagt. So, und jetzt habe ich ein für alle Mal genug davon. So? Du hast genug? Und ich? Ich habe schon lange genug. Bravo, Kleines. Das hast du ja großartig gemacht. Aber, Tante Alicia... Wenn das die erste Szene war, die du in deinem Leben gemacht hast, dann muss ich schon sagen, alle Achtung. Ich verstehe dich nicht, Tante Alicia. Und ich glaube, du verstehst mich noch weniger. Großmama, mir ist kalt, ich möcht mich hinlegen. Ja, geh und leg dich hin, mein Kind. Eine kleine Nervenkrise, das geht schnell vorüber. Kannst du mir bitte diese Generation erklären? Wenn Gigi sagt, dass sie nicht will, dann will sie eben nicht. Ich habe mein Bestes getan, aber zu ihrem Glück kann ich sie nicht zwingen. Nach allem, was man für Gigi getan hat, diese undankbare kleine Wanze. Tante Alicia, bitte... Könntest du mir eins von deinen Kopfwehpulvern geben? Ist du nicht gut, meine Kleine? Nur mein Kopf. Und ich friere immer zu. Möchtest du eine Tasse Kamillentee? Nein, danke, Großmama. Es ist ja nichts. Ich bin bloß so traurig. Ach, mein armes kleines Mädchen, vergiss die ganze Sache. Man wird dich nie mehr mit solchen Dingen quälen. Hör auf zu weinen, Gilbert. Das nützt jetzt auch nichts mehr. Der Schaden ist nun einmal geschehen. Du wirst eben Modistin werden oder einen Briefträger heiraten. Das ist er, Großmama. Bitte, bitte lasst mich allein. Verzeihung, ich wollte nicht stören. Ich kam bloß zurück, weil ich... Tonton, ich habe mir's überlegt. Ich auch. Ich habe mir's auch überlegt. Ich... Warte, lass mich zuerst reden. Wenn ich doch unglücklich sein soll, dann lieber mit dir als ganz ohne dich. Und ich wollte dich bitten, lass uns heiraten, Gigi. Wir brachten die Komödie Gigi nach der gleichnamigen Novelle von Colette. Ins Deutsche übertragen von Vicky Baum. Für den Funk bearbeitet von Anke Beckert. Die Mitwirkenden waren Gigi, Uli Philipp. Gaston Lachal, Klaus-Maria Brandauer. Madame Alvarez, Lina Carstens. Madame Alicia, Susi Nicoletti. André, Gigis Mutter, Luise Martini. Suzanne, Elisabeth Wiedemann. Aristid, Franz Schafeitlin. Zwischenmusik, Raimund Rosenberger. Ton und Technik, Günther Hess und Dagmar Schlandt. Aufnahmeleitung, Hans Eichleiter. Regie, Heinz-Günther Stamm.